Als Isa aber ihren Unglauben wahrnahm, sagte er: Wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Die Jünger sagten: Wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah und bezeuge, dass wir ihm ergeben sind.